An was denkt ihr, wenn ihr Kokain hört? Ich habe mein Bild von der Droge ehrlich gesagt vor allem aus Filmen. Reiche Menschen ziehen sich das Koks mit Geldscheinen durch die Nase. Zeigt es nicht nachzumachen. Solltet ihr es doch tun, achtet bitte unbedingt auf Safer-Use-Regeln und informiert euch ausführlich. Bevor ich selber Kokain konsumiere, muss ich mich natürlich erstmal darüber informieren. Also, yeah. Was ist Kokain? Das war nicht nur so eine Phase, ich bin dauerhaft betäubt. Kleine Flasche an der Bar und noch ein Powerpuff vom Joint. Meine Achsen sind am Start, meine Alte ist enttäuscht. Ich bin 2 Tage wach und ich hab mega geiles Zeug. Rapunzel, meine Augen sind am Funkeln. Scheiß auf deine Haare, wenn ich komme, es ist dunkel. Feiern bis zum Ghetto, ich verkau der Welt auf Techo. Muss am Montag nicht auf Arbeit, gib mir die Lady mit Seko. Wir sind Goner, wir sind Assi und zerficken diese Szene. Ich ernähr mich wie ein Junkie, doch hab super gute Hygiene. Von sie auf dem Zwilling geht, ich glaub du weißt Bescheid. Bitte frag nicht nach dem Feature, wir haben beide keine Zeit. Bitte frag nicht nach dem Feature, wir haben beide keine Zeit. Rapunzel, kann ich heute mit zu dir? Und passt du auf mich auf, auch wenn ich heute eskaliere? Ich bin betrunken, seit Stunden hab ich gar nichts mehr kapiert. Komm nur aus dem Backstage, um die Bühne zu rasieren. Und von unten nach ganz oben, wir sind alles, was du brauchst. Ich bin wirklich gut erzogen und ich liebe jede Frau. Du kannst gerne mit mir reden, aber heute bin ich raus. Doch ich schenk dir eine Sekunde, wenn du mir noch was verkaufst. Frauen sie auf dem Zwilling-Beat, ich glaub du weißt Bescheid.